إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit dem Buch Subul al-Salam, die Erklärung von Bulug al-Maram, und wir sind bei Al-Biyu', das bedeutet bei Handel, Handelsverträge oder bei Kauf und Verkauf. Das ist natürlich ein Thema, die meisten denken, das ist nicht so wichtig, doch, das ist eigentlich wichtig. Und wenn man handeln will, dann musste man eigentlich solche Themen lernen, damit man kein Zinsen und kein Wucher mitmacht und damit man auch richtig lernt, damit der Gewinn halal erlaubt sein wird, inshallah. Barakallahu fikum, sanukmil bi'idni ta'ala sharh subul al-salam al-musila ila bulugh al-maram wa nahnu fi kitab al-biyu' wa darsuna bil-lughah al-arabiyyah wal-almaniyyah. وبارك الله فيكم, بعض الناس يظن أن هذه المسائل ليست مهمة, بل هي مهمة, بل هي مهمة, لأن الإنسان إذا اشتغل في البيع والشراء وما تعلم مثل هذه الأمور فإنه سيقع في الربا, سيقع في الربا أو سيقع في الحرام. فلذلك كان الواجب على المسلم خاصة التاجر أن يفهم مثل هذه الأمور. وبعض المسائل التي سنتكلم عليها اليوم موجودة أصلا, اليوم غير موجودة أصلا, مثل هذين الحديثين, الأول عن أبي أيوب الأنصاري, عن أبي أيوب عفوا الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الحديث رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم. الحديث واضح وله شاهد, الحديث لا يفرق بين الأم وولدها. قيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. رواه الحاكم. بارك الله فيكم, الحديث فيه عدم النهي عن التفريق بين الوالدة والولد, يعني إذا كانت هي جارية وعندها ولد فما يتباع لوحدها وما يباع الولد لوحده. وهذا طبعا اليوم بارك الله فيكم يعني غير موجود. والحديث الآخر هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عليه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع أخوين فبعتهما ففرقت بينهما, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات, أي أنه إذا في أخوان ما يفرق بينهما. طبعا هنا بعض أهل العلم فعل الأمر, يعني قال حتى في البهيمة ما يفرق بين الأم وولدها, ولكن هذا أمر آخر بارك الله فيكم. طيب طبعا إذا كان الولد يحتاج إلى أمه أول ما يفرق حتى لو كان بهيمة, فسبحان الله بارك الله فيكم. Wie schon erzählt habe, dieses Thema, was wir behandeln, das bedeutet, wenn wir sprechen über Kauf und Verkauf und Handelsverträge, ist es wichtig. Und zur Zeit von Umar ibn Khattab, keiner dürfte auf dem Markt etwas verkaufen oder kaufen, wenn man nicht gewusst hat, dass diese Person Ahnung hat in diesem Zusammenhang. Das wird Ahnung hat in Kauf und Verkauf. Auf jeden Fall, und manche Hadithe, die wir behandeln, die sind nicht mehr da. Wie zum Beispiel diese zwei Hadithe, die kommen. Abu Ayyub al-Ansar sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer zwischen einer Mutter und ihrem Kind trennt, wird Allah s.a.w. zwischen ihm und seinen Geliebten am letzten Tag trennen. Also trennst du zwischen Mutter und Kind, das heißt sklavenmäßig. Die Mutter ist eine Sklavin. Und diese Mutter bekommt ein Kind. Und dann verkauft man das Kind an eine Familie zum Beispiel und verkauft man die Frau an eine Familie. Der Prophet Muhammad sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sind am letzten Tag zwischen dieser Person, die das gemacht hat, und zwischen seinen geliebten Leuten, die er geliebt hat, trennen. Das bedeutet, man darf nicht eine Mutter und ihr Kind sozusagen verkaufen. Das Hadith ist bei Imam Ahmed und bei Tirmidhi. Aber heutzutage, ich meine, das haben wir nicht, wir haben kein Sklaven. Hadith 754, das hat auch den gleichen Sinn. Und zwar Ali ibn Abi Talib sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat mir befohlen, zwei Sklaven, die Brüder waren, zwei Sklaven, die Brüder waren, zu verkaufen. Ich habe das gemacht und ich habe zwischen ihnen getrennt. Was wird das zwischen ihnen getrennt? Das wird, ich habe diesen Sklaven an jemanden verkauft und den anderen auch an eine andere Person verkauft. Dann habe ich dem Propheten Muhammad s.a.w. davon erzählt. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, geh schnell, erreiche sie schnell und nimm sie zurück. Und wenn du sie verkaufst, dann verkauf sie zusammen. Verkauf sie zusammen. Das Hadith ist bei Imam Ahmed und bei Ibn Hibban al-Hakim al-Qattan. Das heißt, barakallahu fikum, auch wenn zwei Brüder sind oder zwei Schwestern, die versklavt sind, sollte man sie nicht einzeln verkaufen, sondern man sollte sie zusammen verkaufen, damit sie miteinander bleiben. Auf jeden Fall, wie schon hier man merkt, wir brauchen sowas heute nicht zu lernen, aber manche Gelehrten haben Analogieschluss gemacht und haben gesagt, das gilt auch für die Tiere. Das gilt auch für die Tiere. Wenn die Leute Tiere verkaufen wollen und ein sozusagen Mutter und ihr Kind von Tieren mäßig, dann darf man nicht trennen zwischen ihnen. Manche Gelehrten sagen, nein, es gibt keine Beweise dafür, aber das ist Analogie. Auf jeden Fall, wenn das Tier auch seine Mutter braucht, dann darf man das Tier, die Mutter erstmal nicht verkaufen oder das Tier nicht verkaufen. Aber später schon, ja. Aber sollte man hier nur merken, wie der Islam barmherzig ist. Unsere Religion fördert die Barmherzigkeit. Subhanallah. Und Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, قال, غَلَى السِّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان وفي صحيح الإمام مسلم بارك الله فيكم. طبعا هذا الحديث بالنسبة لأغلب الناس غريب جدا، الكلمة هنا المسعر. وأنا أذكر لما سألنا أحد الأخوة عن هذه الكلمة قبل حوالي شهور فضحك الناس، قال ما هذا؟ نعم، هذا حديث صحيح، وهو بارك الله فيكم هذا أن الله سبحانه وتعالى هو المسعر، وفيه دليل على أن التسعير مظلم. ما معنى التسعير؟ أنه ضبط الأسعار بحيث يقال هذا السعر وما ترفع وما تنزل، هذا الذي يحصل اليوم. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء أنه ما يجوز أنه تسعر، ما يجوز تسعر، أي هذا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو القابض وهو الباسط، يعني هو الذي يعطي وهو الذي يمنع يرحمك الله، وهو الرزاق سبحانه وتعالى. ما معنى الرزاق؟ أي أنه هو الذي يرزق ما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد من الناس فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعي أن والله أنت ما يجوز لك أن تربح فوق هذا الأمر. ولكن اليوم في تسعيرة يسموها تسعيرة، مع أنه بارك الله فيكم الأصل أنه ما في عندنا شغلات اسمها تسعيرة. بعض أهل العلم قال في القوتين لا بأس، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. زيد بن هندت فمسش أنس بن مالك رضوان الله عليه زاكته، غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das heißt, die Preise sind hochgestiegen zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dann kamen die Leute und sagten, O Gesandter Allahs, die Preise sind hochgestiegen. Mach uns oder bestimme die Preise für uns. Bestimme die Preise für uns. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah huwa al-Musa'ir. Allah ist al-Musa'ir. Das heißt, Allah gibt bestimmt die Preise. Al-Qadid. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt weg. Al-Basid. Allah subhanahu wa ta'ala gibt mehr. Al-Razzaq. Allah ist der Versorger oder der Sorger. Subhanahu wa ta'ala. Der Versorger. Subhanahu wa ta'ala. Ich bitte Allah darum, dass ich ihn treffe und dass keiner von euch, bei mir ein Unrecht hat bezüglich Blut oder Vermögen. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich bitte Allah darum, dass ich niemals Unrecht getan habe bei jemandem von euch bezüglich Vermögen und bezüglich auch Blut. Das heißt bezüglich Körper, dass man jemandem Schaden zugefügt hat. Das Hadith ist bei An-Nasa'i, Entschuldigung, bei den fünf, außer An-Nasa'i, und das ist in Sahih Muslim, das ist ein klares Sahih Hadith, das bei Ibn Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, und das ist auch bei At-Tirmidhi. Und in diesem Hadith gibt es hier etwas, was sehr wichtig ist, und zwar man darf die Preise nicht bestimmen. Wie heißt das, man darf die Preise, oder man darf die Preise nicht einschränken. Du darfst nicht sozusagen sagen, du musst diesen Preis nehmen für diese Ware. So etwas gibt es nicht im Islam. Weil die Waren, die sind unterschiedlich. Und da kann man nicht von den Leuten verlangen. Das ist etwas, was als Kommunismus hier, was die Kommunisten damals gemacht haben. Zum Beispiel, die geben bestimmte Preise und jeder muss sich an diese Preise halten. Mehr kannst du nicht, weniger kannst du nicht machen. So etwas haben wir nicht im Islam. Weil dieses Recht, den Gewinn zu bestimmen, das hat nur Allah subhanahu wa ta'ala. Er gibt und er nimmt weg, subhanahu wa ta'ala. Er gibt den Leuten, was er will und wie er will. Und er nimmt auch von den Leuten, wie er will. Deshalb, man kann nicht sagen, diesen Preis musst du nehmen. Allah gibt Versorgung und deshalb gibt es Leute, die reich sind und Leute, die arm sind. Und es gibt Leute, die gute Ware haben und die verdienen mehr für ihre Ware, als Leute, die schlechte Ware haben und die verdienen weniger. Aber wenn du nur einen Preis bestimmst, dann sozusagen, du willst den Leuten sagen, keiner darf bei euch mehr haben als der andere. Und das haben wir nicht in unserer Religion. Das ist ungerecht. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich bitte Allah darum, dass ich ihn treffe und ich habe kein Unrecht getan euch gegenüber bezüglich Blut. Und wenn man sagt im Arabischen Blut, da meint man körpermäßig und Vermögen. Das heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemand verletzt hat und dass er von den Leuten nicht etwas weggenommen hat, was ihm nicht steht. Und das ist eine sehr schöne Überlieferung. Und diese sind Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qadid, Al-Basid, Al-Razzaq. Das heißt, diese Sache, dass die Leute sagen, du darfst nicht mehr als Drittel gewinnen oder als Hälfte gewinnen, das hat keinen Fuß und keine Hand in unserer Region. Du darfst so viel gewinnen, wie du willst. Sagt man, ja, aber es gibt Leute, die übertreiben. Wenn sie übertreiben und die haben Unrecht getan, die werden vor Allah stehen. Aber du darfst nicht von den Leuten verlangen, dass sie bestimmten Preis geben für bestimmte Sache. Das darfst du nicht. So ist das im Islam. وعن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم الاحتكار هو شراء الطعام وحبسه شراء الطعام أو شراء شيء وحبسه حتى يرفع السعر يغلى لأن الناس تشتري الناس تشتري وما يبقى في السوق هذا الشيء فيغلى مثلا تشتري قمح وتضعه في المخازن وتنتظر شوف النية هنا النية ليس النية أنه أنت وضعته في المخازن تريد تبيعه لا أنت وضعته في المخازن وتنتظر حتى يرتفع السعر فلما يرتفع السعر تنزل اللي عندك باعتبار ما في السوق إلا عندك فيضطر الناس أن يشتروا منك ولذلك بارك الله فيكم بعض أهل العلم قالوا أن الاحتكار يكون بالأقوات يعني مثل الطعام مثل القمح والشعير الدقيق الذي يحتاجه الناس كثيرا وبعضهم قالوا هو في كل شيء والصحيح أنه في كل شيء والاحتكار ممنوع بارك الله فيكم طبعا قيل أن ابن المسيب مسلم عن سعيد ابن المسيب أنه أخرج أنه كان يحتكر فقيل له فإنك تحتكر فقال لأن معمرا راوي الحديث كان يحتكر قال ابن عبد البر كانا يحتكران الزيت وهذا ظاهر أن سعيدا قيد الإطلاق بعمل الراوي وأما معمر فلا نعلم بما قيده أي بعض أهل العلم يقول إذا كان الاحتكار في غير الطعام يقول لا بأس أما إذا كان في الطعام فلا يجوز لأن الطعام يحتاج الناس يعني مثل اليوم الخبز عندنا الخبز في بلاد المسلمين يعني فيه يقول لا يجوز تحتكر الدقيق أما مثلا سيارات أو أثاث منزلي هل يجوز الاحتكار؟ يقول يجوز ولكن الصحيح أنه بارك الله فيكم أن ظاهر الحديث عام أو مطلق عفوا ولا يقيد ولكن هناك من قيده كما ذكرنا بمسألة القوتين والله أعلم ما معنى الاحتكار بالألمان؟ Ich habe jetzt das Wort nicht mehr im Kopf. Al-Ihtikar. Al-Ihtikar ist, dass du eine Ware kaufst und du lässt diese Ware bei der Seite. Du lässt die Ware bei der Seite und du wartest, bis die Ware teurer geworden ist. Dann bringst du das auf den Markt und das ist, der Preis ist höher geworden. Wie heißt das? Entschuldigung, ich habe das Wort nicht mehr im Kopf. Subhanallah. Die Brüder und Schwestern, die können vielleicht im Internet helfen. Wie heißt diese Situation? Knappheit, das wird etwas ist knapp geworden. Nein, nicht Knappheit. Inflation. Nein. Das wird, wenn man Al-Ihtikar ist so, der Prophet Muhammad s.a.w. erstmal sagte, La yahtakiru illa khati, rawa muslim. Das wird derjenige, der Ihtikar macht, hat Sünde begangen. Al-Ihtikar ist, nochmal, Al-Ihtikar ist, dass man diese kauft und in den Lagern bei ihm lässt, bis das knapp geworden ist bei den Leuten. Und wenn das knapp geworden ist, dann wird der Preis teurer. Und dann wartet man, bis der Preis teurer geworden ist und dann verkauft man. Da gibt es dafür eine spezielle Bezeichnung, subhanallah, aber ich habe das nicht mehr im Kopf. Deshalb tut mir leid, ich meine, ich... das ist schwer manchmal, wenn man ein Wort im Kopf nicht bekommt. نادي كان لازم يساعدنا يعني دكتور على الفاضي ايش اي والله بس يا نغاتو انا مو ارمن حبيبي ها بس يا نغاتو اسال الالمان مو تسال يعني الالمان الله يهديك امين انت تعلم من قلوب يعني باخذ الماني انت الماني هو الماني على الماني يا اخي ايه ما تقال ليش مو الماني شو ما في الدنيا غير عقاد مو الماني الماني انا اشهد على كل الاحتكار ده فخ بجرف بولندية يا اسمان nicht nicht die Situation habe ich erklärt was das bedeutet das bedeutet das ist das ist dass man die Ware dass man die Ware richtig dass man die Ware im Lager behält bis das teurer geworden ist und knapp bei den Leuten ist, dann verkauft man. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dieser Prozess, wer sowas macht, macht eine Sünde. Wucher ist was anderes, weißt du, Wucher ist Zinsen, das ist eher nicht. Nee, Monopol ist was anderes jetzt. Auf jeden Fall, ein Ihtikar hat ein Wort, was das bedeutet, احتكر الشيء. Ha? Ma عندي لا. Ha? Es gibt Deutsch auch und Lateinisch, aber eher ist das Fachbegriff. Ich habe das im Kopf, subhanallah, aber ich weiß nicht. Mal sehen. Ja, was wohl für Kunde ist? Ja, man sagt Monopoly. Ja, Monopoly könnte man sagen. Monopolstellung, ja, ungefähr ist das. Fair, inshallah. Auf jeden Fall. Der Sinn sollte verstanden werden, das ist Barakallahu fikum, das ist wichtig. Der Prophet sagte, wer sowas macht, macht einen Fehler. Manche Gelehrten meinen, dass Al-Ihtikar, das gilt nur für die für die Nahrung, für die Menschen oder für die Tiere Nahrung. Das ist jetzt für die Menschen, das ist Weizen meistens. Und für die Tiere, was die Tiere von Futter bekommen. Das in, manche Gelehrten sagen, in diesen beiden darf man nicht, aber alles andere kann man. Und da nehmen sie etwas von Sa'id bin Musayyib, rahimahullah ta'ala, dass er sowas gemacht hat. Dass er diese Monopolstellung, dass man wartet, bis man Monopol hat. Und wenn du allein hast, dann sozusagen in Rezessionzeit, das wird keiner kauft, das ist anders natürlich, aber allgemein, wenn du etwas, das wird angenommen jetzt, wir sagen so, wir geben ein Beispiel, die Leute brauchen Brot, die Leute brauchen Weizen, Entschuldigung, Mehl, die Leute brauchen Mehl. Und du hast Mehl. Du hast Tonnen, Millionen Tonnenweise Mehl. Und die Leute, die kaufen das normal. Und du weißt, dass das Mehl knapp sein wird. Was macht ein Händler? Der lässt, oder du bist in diesem Zusammenhang der Händler, du lässt dein Mehl in deinen Lagern, du verkaufst das nicht. Du wartest, was die Leute verkaufen, verkaufen, verkaufen und wird knapper, knapper, knapper. Das wird so knapp, dass die Preise immer höher, höher werden. Und bei einem bestimmten Preis, dann bringst du dein Mehl auf den Markt, damit die Leute das kaufen und den Preis hast du hoch steigen lassen. Und das ist ein Ihtikar. Und sowas im Islam ist eigentlich verboten. Außer manche Gelehrten sagen, bei Nahrung ist es bei Nahrung ist es verboten, bei anderen Themen, manche Gelehrten sagen, ist es kein Problem. Aber eigentlich, die Hadithe, die sind allgemein und unbeschränkt. Und wenn man die beschränkt auf Nahrung, dann sollte man sozusagen klaren Beweis holen. Da haben die Gelehrten sozusagen eine Überlieferung, man ihtikara ta'aman. Das bedeutet, wer ihtikar bezüglich Lebensmittel oder Nahrung macht. Und die haben auch noch eine Erklärung geholt von Sa'id ibn Musayyib, dass er selber das gemacht hat, dass er Ware sozusagen gehalten hat und nicht auf den Markt gebracht hat, bis die Leute das sozusagen, bis es knapp war, das war Öl. Und dann hat er das gemacht. Da wurde er gefragt, wieso? Und der Prophet, ja, der hat gesagt, ja, weil Ma'mar, der hat auch das Gleiche gemacht, weil er das Hadith anders verstanden hat als die Leute. Das geht um Lebensmittel oder Nahrung. Wallahu ta'ala ala wa alim. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر. التصرية حبس الماء وهو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها. فهمت شو المعنى؟ المعنى أنه مثلا يريد يبيع ناقة أو يريد يبيع غنمة، فماذا يفعل؟ ما يحلها ويترك حتى الضرع تبعها يكبر، فلما يكبر الضرع ويحلبها المشتري فيظن أن هذه عادتها، ففي هذا غش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فليحلبها، وهذا هو الراجح عند الجمهور. والتصرية لا للبيع بل ليجتمع الحليب لنفع المالك، وفيه طبعا إيذاء للحيوان. ولذلك من كان قد صر يعني في تصرية في الإبل أو في الغنم فهو بغير النظرين، يعني هو له الخيار، إما أن يأخذها يحوزها يعني، وإما عنده ثلاثة أيام فيرجع ذلك بالعيب، ولكن باعتبار أنه تصرف بها فيرجع صاعا من طعام أو صاع من تمر مستغل الحليب الذي عنده. واختلف أهل العلم ماذا يفعل فمنهم من يقول يردها ويرد معها صاعا من تمر، منهم من قال أنه يرد اللبن بعينه إذا كان باقيا. والأحناف يقولون لا يرد المبيع بعيب التصرية، فلا يجب رد الصاع من التمر، واعتذروا بأعذار عن الحديث، ولكن بارك الله فيكم القياس لا يرد هنا، لأنه في نص واضح، في نص واضح. فلذلك الحق هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. أي الذي يشتري شاة وكانت يعني مو محلوبة وحلبها هو، فيرد معها، إذا شاف أنه ما يريدها له الخيار فيردها على صاحبها، يردها على صاحبها ومعها صاعا من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. حديث زيبن هندا زيبن فمسش دسات نتوليش مت يتس مت كاميل مت كاميل شتوتن ون مت شافن ستون مت شافن ود تسيجن ستون ود ادفس was ähnlich ist. Und zwar, der Prophet Muhammad sagte, La tasurru al-ibila wa al-ghanam. Das Wort La tasurru auf Deutsch, es ist schwer zu erklären. Das bedeutet, wenn du ein Schaf oder ein Kamelstute oder eine Kuh verkaufen willst, dann darfst du das nicht so tun, dass du diese nicht melkst, damit das so aussieht, ob das Tier viel Milch hätte. Was haben die Leute damals gemacht? Wenn jemand zum Beispiel eine Ziege verkaufen will oder eine Kuh verkaufen will, wegen Milch, was hat er gemacht? Der hat das gesperrt, indem sie nicht gemelkt hat oder gemolken hat. Und wenn das Tier nicht gemolken wird, wird die Milch immer mehr und mehr. Und dann verkauft er das. Dann kommt der andere, und er kauft das von ihm. Und er geht nach Hause und er merkt, das Tier, dann kommt so viel Milch. Der Käufer denkt, oh, dieses Tier hat viel Milch. Aber das war ja eine Art Betrug eigentlich. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wer etwas gekauft hat, das wird wer Kamelstute oder Schaf gekauft hat, und danach das Tier gemolken hat, der hat die Wahl. Entweder behält er das Tier oder der gibt das Tier zurück. Und noch dazu eine Maßeinheit, ungefähr 3 Kilogramm von Datteln. In einer anderen Überlieferung, der hat 3 Tage zu entscheiden. 3 Tage zu entscheiden. Bei Al-Bukhari. Und er gibt eine Maßeinheit von Nahrungsmitteln oder Lebensmitteln zurück. Das heißt, jemand kauft ein Kamelstute oder eine Kuh und der Verkäufer hat das nicht gemolken, damit er vortäuscht, dass diese Kamelstute oder diese Kuh viel Milch hat. Jemand hat das von ihm gekauft. Dann diese Person kommt und melkt das Tier, viel Milch. Da denkt diese Person, das ist jeden Tag so. Am nächsten Tag kommt er und melkt, das ist nicht die gleiche Menge. Am dritten Tag auch das ist die gleiche. Dann begreift er, das wurde hier sozusagen absichtlich mit ihm gemacht. So, was kann er machen hier? Entweder sagt, okay, ich nehme das. Oder er sagt, doch, ich gebe zurück. Und weil er 3 Tage Milch genommen hat, dann gibt er eine Maßeinheit von Datteln oder von Nahrungsmitteln zurück an den Käufer. Ja, da sagt man, ein Verkäufer, Entschuldigung. Sagt man ja, aber gibt es hier nicht, dass man sagt, dass es ein Betrug ist? Es kann sein, nicht, dass es Betrug ist. Weil manche Leute sagen, lass erstmal das Tier, sowieso werde ich kaufen, verkaufen, Entschuldigung, dann lasse ich das. Aber das ist eine Art, und subhanallah, wenn man das sieht, wie unsere Religion konkret in solchen Themen sind, ist, damit man keinen Betrug macht. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn man Kamelstute oder eine Ziege verkauft hat, dann sollte man, bevor man verkaufen, melken. Damit man den Verkäufer nicht vortäuscht, dass dieses Tier viel Milch hat und dass es nicht war. Und die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Aber, barakallahu fikum, der Beweis ist klar. Der Prophet sagte, der gibt es zurück, 3 Tage, der gibt es zurück. Und entweder gibt er zurück, Entschuldigung, oder der kann das behalten. Wenn er das aber zurückgibt, dann muss er damit oder mit dem Tier eine Maßeinheit von Datteln oder von Nahrungsmitteln zurückgeben. Für die Milch, was er genommen hat. Weil er 3 Tage das Tier sozusagen benutzt hat. Ja? Und warum ist diese Sache hier so? Passt auf, ja? Weil die Person, die hat gedacht, vielleicht am ersten Tag dachte er, okay, vielleicht das Tier ist neu in meinem Stall und so, deshalb wird er nicht so viel Milch bringen, das Tier jetzt am nächsten Tag. Und deshalb am nächsten Tag und am dritten Tag. Und dann kennt man. Und wenn man natürlich Schäfer ist und da hat man Ahnung in diesem Zusammenhang, dann weiß man. Auch von Ibn Mas'ud überliefert, er sagte, wenn jemand eine Ziege kauft, die man ungemolken gekauft hat, und da will man das zurückgeben, da sollte man das zurückgeben und dazu sollte man eine Maßeinheit von Nahrungsmitteln zurückgeben. Bei Al-Ismaili, das ist Dattel. Das ist Dattel. Wallahu ta'ala ala wa ala. Al-Hadith al-Akhir li hadha al-Yawm bi'idhni ta'ala. An Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra ala subratin au ala subrati ta'amin فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلالا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشى فليس مني سبحان الله يعني كان عنده كومة مجموعة من الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم الطعام هنا يقصد فيه غالبا البر اللي هو قمح فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في القمح فأصابت بلل تبللت يده فقال له ما هذا؟ قال نزل عليه ماء مطر أصابته السماء نزل عليه مطر فقال ألا جعلته فوق الطعام؟ يجعله فوق حتى يراه الناس أنه أصابه مطر من غش فليس مني سبحان الله ليس مني ليس ممن اهتدى بهدي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي ليس وفي رواية من غش فليس منا في رواية من غش فليس مني في رواية من غشنا فليس منا فإذا بارك الله فيكم الرواية هنا انتبه من غش ما قال غشنا يعني ما يجوز غش الكافر حتى ما يجوز المسلم أن يغش أحد وخاصة في مثل هذه الأمور يعني هذا ماذا فعل؟ جاب مثل الناس اللي يفعلوا بعض اليوم في زماننا أنه يأتي بالبضاعة الجيدة يضعها فوق والبضاعة الغير جيدة يضعها في الأسفل فهذا غش والعياذ بالله فليس مني كلمة عظيمة الأصل فيها البراءة النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا الإنسان وأن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الإنسان هذه مسألة عظيمة فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم وفيه هذا طبعا النهي عن الغش في البيع إذن وهذا أبلغ في الزجر، هذا زجر عن المسألة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست مني، هذا زجر شديد للإنسان. ولذلك أجمع العلماء على تحريم الغش سواء للمسلم أو لغير المسلم. انتبهوا، هذه المسألة مهمة، للمسلم أو لغير المسلم، لأن بعض الناس يريد أن يقول فقط للمسلم، لا، للمسلم ولغير المسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. زيد من 153 تسلسة حديث فهويته وانت با أبو هريرة رضو الله عليه اتسلت دست البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم an eine Person kam und diese Person hat große Menge von Lebensmittel oder Nahrungsmittel, eigentlich das ist Weizen hier gemeint, Weizen, Weizen. Der Prophet Muhammad SAW hat seine Hand in diese Menge nach unten getan, das wird gesteckt drinnen, und der Prophet Muhammad SAW hat gemerkt, dass die Feuchtigkeit unten. Dann sagte ihm, was ist das, Besitzer von diesem Lebensmittel oder von dieser Nahrung? Was ist das? Der Mann sagte, oh Prophet, das war durch Regen. Das hat geregnet und deshalb ist das ein bisschen nass geworden. Der Prophet sagte, du solltest das eigentlich oben tun, damit die Leute das sehen. Wer betrügt, ist nicht von mir. Wer betrügt, ist nicht von mir. Das ist in Sahih Muslim. Und hier betrügen ist nicht gemeint für Muslime, sondern für alle. Der Prophet sagt in einer anderen Überlieferung, wer uns betrügt, ist nicht von uns. Und hier sagt er, wer betrügt allgemein, ist nicht von mir. Nicht von mir ist eine Warnung. Ist eine große Warnung, weil wenn man, wenn der Prophet sagt, du bist nicht von mir, also du folgst dem Propheten nicht, du bist nicht auch nicht auf seinem Weg und du bist nicht, du machst nicht wie seine Tat. Und das ist sehr gefährlich, wenn der Prophet Muhammad SAW sagt, du bist nicht von mir. Weil Betrug verboten ist. Und Betrug ist verboten. Betrug ist verboten zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Und zwischen Muslimen und Muslimen. Das wird, weil manche denken oder behaupten, möge Allah uns bewahren, sie behaupten, du kannst nicht Muslime betrügen. A'udhu billah. Das ist falsch. Betrügen ist Betrügen und Betrug ist Betrug. Ob das mit Muslimen wäre oder mit Nicht-Muslimen. Und der Prophet hat das sehr schön und deutlich hier erklärt. Er hat gesagt, wer betrügt, er hat nicht gesagt, wer einen Muslim betrogen hat. Er betrügt allgemein. Und deshalb in unserer Religion, es gibt Konsens, dass Betrügen verboten ist und Betrug verboten ist, wie hier. Die Person hat die nasse Ware unten getan. Und das wird die schlechte Ware unten und die gute Ware oben. Und das darf man nicht, barakallahu fikum, in unserer Religion. Heutzutage leider, manche tun sowas. Heutzutage tun manche sowas, indem sie betrügen in Kauf und Verkauf. Und die denken, dass sie etwas erreicht haben. Die denken, dass sie etwas erreicht haben. Aber die wissen nicht, wie die Strafe am letzten Tag sein wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von dir und von euch annehmen. Das ist Barakallahu fikum das letzte für heute. Und wir werden uns inshallah morgen zum Unterricht treffen. Morgen inshallah ist Koranunterricht ab 18.15 Uhr. Barakallahu fikum. Ab 18.15 Uhr. Dann inshallah نلتقي للدرس الساعة السادسة والربع. Nein. بعد ما شوف لك رائع يعني كده يعطي الشعر قول إذا كان هذا الأمر كما تقول يعني هو عمل ملكا وحط له قال له شوف أنا حلبتها الآن وهذا الذي خرج منها يعني هذا هو هذا يجوز ما في شيء. wenn man etwas gemolken hat, das wird ein Tier gemolken hat, und man hat das sozusagen in einen Behälter getan, und dann kommt der Käufer und er will dieses Schaf oder diese Ziege oder Kuh oder das Tier kaufen. Da sagt man ihm, schau mal, wie viel ich gerade gemolken habe. Geht das, dass man verkauft? Natürlich. Eigentlich richtig ist, dass man davor melkt. Richtig ist, dass man davor melkt und dann verkauft. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn jemand etwas verkaufen will, das wird Ziege. Der Käufer. Also der Käufer muss jetzt melken. Das ist eine Aussage von Al-Zahiriyya, von Al-Hadawiyya. Die sagen, wenn man das Milch bei der Seite getan hat und da hat man überhaupt nicht benutzt, da kann man ihm das Milch zurückgeben. Die Milch, Entschuldigung, zurückgeben. Aber eigentlich, das ist Beweis, der Beweis ist anders. Der Prophet hat gesagt, Sa'an min Ta'am oder Sa'an min Tamar. Da gibt man eine Maßeinheit mit von Tamar oder von. Das bestimmt da zum Beispiel, wenn ich das 3 Liter gemacht habe, ja, ist das 3 Kilo Hafen oder wie? Ist egal, wie viel du genommen hast. Du nimmst 3 Kilo, du gibst 3 Kilo das zurück. Mit dem Schaf. Du hast ein Schaf gekauft und 3 Tage gemolken. Und du hast gemerkt, dass die Person dich betrogen hat. Dann gibst du ihm das zurück. Mit einer Maßeinheit von Datteln. Kann ich auch Geld dafür geben? Geld geht nicht, oder? Nein, geben. Maßeinheit. Der Prophet ist Einheit. Hat Sheikh Al-Nahid Tullah al-Murha? Nein. Sala Azwa Mawla al-Tufl. Er kann Raja al-Tufl, Ya'kudun al-Bint, und Raja al-Tufl al-Bint, Raja. Für Kisim al-Aban, Banat, für Kisim al-Nisa. الظلم شغلين الظلم الباري يعني بياخذوا منه الطفل بياخذوا ويرجعوا لهذا البيت يقول احنا ما نضرب لي الطفل اهلها البنت هذا ظلم لانه الام تحتاج الى طبعا هنا هو له علاقه ما له علاقه بالبيع والشراء هون المقصود في الحديث انه من فرق بين ام وولدها فرق الله بين والقصد لا القصد جارية له جارية أما يعني أما ملكي فهي تكون عندها ولد أو بنت فيبيع الولد لعائلة ويبيع البنت لعائلة مثلا والأم لعائلة أما اللي تحكي مسألة الطلاق مسألة الظلم مسألة أخرى ما فيها بيع وشراء وتحديد السعر يعني يجوز في السوق تضارب الأسعار هل يشمل هذا؟ المضاربة لا بأس بها ولكن ليس بقصد الإتلاف. وهل في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التضارب بالأسعار؟ هذا حياتي بعد الحين نتكلم. طيب خير بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.